Herzlich willkommen zum Gag-Reflex Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, schade, hätte funktionieren können die ganze Zeit über. Hallo Andreas Lingsch. Ja, mein Name ist Andreas Lingsch, neben mir der geleckte Lars Pausen. Herzlich willkommen an Bord dieses Schiffs, das euch in den Hafen der Ehe geleiten kann, wenn ihr uns die richtigen Fragen stellt. Denn was ist nochmal das Konzept dieses Podcasts, Lars? Weil ihr höchstwahrscheinlich eher fremdgehen werdet und dann Schluss machen müsst und dann ein erbärmliches Liebesleben bis ans Ende eurer Tage haben werdet, wenn ihr auf uns hört. Denn wir helfen da, wo wir beim besten Willen nicht können. Denn das ist der Gag-Reflex-Podcast. Ihr schickt uns eure Fragen at gagreflexpodcast@gmail.com. Mhm. Jede Frage ist erwünscht. Und wir versuchen sie dann zu beantworten und uns drüber lustig zu machen. Und wenn ihr echte Probleme habt, dann geht doch bitte woanders hin. Ja, die Barone Lingsch-Pausen sind zurück. Ich dachte übrigens auch eher an so ein Jugendkreuzfahrtschiff eben mit diesem Hafen der Ehe. Also so eine AIDA, wo man sich austoben kann, wenn man Single ist. So, da dachte ich dran. Das passt schon besser dazu. Andreas, hast du ein paar Fragen mitgebracht? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ich hoffe, du hast ein paar Antworten mitgebracht. Wir haben ein paar längere Fragen. Wir haben ein schön abwechslungsreiches Potpourri an Fragen vorbereitet. Wir steigen mal ein. Ja, wir steigen erstmal mit einer Frage ein, zum Reinkommen, ne? Würde ich sagen. Dann haben wir noch ein kleines Service-Thema gleich. Ist wieder Sex mit Blut oder Schleim aus dem Ohr und dann da reinficken oder was ist da jetzt heute das Niveau? Hallo lieber Andreas, hallo lieber Lars. Ich habe Probleme in meinem Job. Da ihr so gut über das Berufsfeld im Einzelhandel redet, habe ich mir gedacht, ich wende mich an euch. Also, ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann und habe vor geraumer Zeit einen Fehler gemacht. Ich hatte Frühschicht und habe die Kassen vorbereitet. Da kam der schwarze Putzmann zu mir und drückt mir plötzlich 50 Euro in die Hand und sagt in seinem schlechten Englisch, sie seien gefunden. Ich, blank wie immer, stecke diese ein und denke mir nur, yo, easy, 50 Euro. Leider ist dieser angebrannte Dude später dann zu meinem Chef gegangen und hat erzählt, dass er mir das Geld gegeben hat. Ja, ich habe versucht, dann irgendwie dort rauszuwieseln, was leider nicht funktioniert hat. Ein paar Tage später kam dann auch der Bezirksleiter und ich wurde ins Kreuz vorhergenommen, bis ich dann schließlich zugegeben habe, die 50 Euro eingesteckt zu haben. Daraufhin erzählte der BM, dass ich das Unternehmen nicht bestohlen habe, aber ich nicht mehr vertrauenswürdig wäre. Normalerweise hätte er mich gefeuert, aber er hatte irgendwie Sympathie mit mir, weil er einen Neffen in meinem Alter hat. Jetzt darf ich nur noch ätzende Arbeit machen und wie es aussieht, habe ich auch keine Chance mehr übernommen zu werden nach der Ausbildung. Bin gerade erst umgezogen. Wenn ich dann den Job verliere, habe ich auch Probleme, die Miete zu zahlen. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder Ideen für mich. Liebe Grüße an Hörer der ersten Stunde. Ich wusste gar nicht, dass man E-Mails aus dem Knast senden darf, weil da gehört dieser Mann ja wohl offensichtlich hin. Also was hier unterschwellig natürlich mitschwingt und das finde ich verwerflich, weil es Urrassismus ist, es wäre überhaupt keine notwendige Info für uns gewesen, zu erfahren, dass es sich um einen schwarzen Putzmann handelt. Ja. Denn wir wissen, dass jede Putzkraft wahrscheinlich schwarz ist. Also ganz ehrlich, das muss man nicht dazu schreiben. Das ist eine Tautologie. Ja, aber hat er später auch geschrieben, angebrannt? Ja. Also aber angebrannt, Feuer wegen schwarze, verkohlte Haut und so, das sind Sachen, das die man nicht sagen sollte. Ist das die Anspielung gewesen? Ich glaube, weiß ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich, oh, das darfst du doch nicht, man, wir dürfen sowas jederzeit machen, weil da hörst du doch die Ironie und die Lustigkeit schon aus unseren Stimmen, Jesus. Aber in so einem Brief, Leute, ey, das klingt ja wie von Beatrix von Storch uns irgendwie eine Frage eingeschickt hätte. Du kannst doch nicht im Podcast sagen, dass jeder Schwarze dich beklaut. Ich meine, das schwingt ja da auch mit, wo hat er denn die 50 Euro hin? Natürlich geklaut. Wobei ich später dann kurz überlegt habe, vielleicht meint er, und wir sind jetzt gerade die Rassisten, er meint einen also schwarz angestellt, also dass da eben, weißt du, dass er schwarz, ein Schwarzarbeiter. Hä? Vielleicht. Wie, kein Afrikaner oder was? Nee, das ist ein Schwarzarbeiter vielleicht. Wie, ein Schwarzarbeiter? Also wir retten jetzt mal die ganze Nummer und sagen, das sei ein Schwarzarbeiter gewesen, weil alles andere wäre mir hier zu rassistisch, also um weiterzureden. Also auch im schlechten Englisch, sie seien gefunden, der Typ ist eindeutig aus... Ja. Aus, also im Zuge der, Tourismus-Euphorie in den letzten 2 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Siehst du mal, das ist eine ehrliche Haut gewesen, der Junge hat das Geld zurückgegeben, also ja, mein Guter, sowas hätte ich nicht gemacht, das hätte ich mich nicht getraut tatsächlich, sogar wenn es ein anderer noch findet, also wenn du es selbst gefunden hättest auf dem Boden, klar, dann steckst es ein, dann denkst du dir, ey, das ist mehr, als ich in einem im Monat verdiene. Da hätte ich das natürlich auch eingesteckt. Aber ganz ehrlich, wenn jemand kommt und sagt, das hat man verloren und dann, also, was bist du denn für ein Mensch? Das ist Im klassischen Sinne Schwarzgeld, muss man mal sagen, was er da erhalten hat. Ich finde natürlich 50 Euro einfach so einstecken, weiß man, dass man das nicht macht. Also man kennt ja diese Fälle von Kassiererinnen, die irgendwie, weiß ich nicht, sich um 50 Cent verrechnet haben und sofort unehrenhaft entlassen wurden und so eine Scheiße. Da kann man natürlich nicht hoffen, dass man da mit 50 Euro, die man aus von einer zwielichtigen Gestalt erhalten hat, irgendwie durchkommt. Also sorry, das ist Naivität. Und mit dieser Naivität gehörst du in das Heimatland deines Kollegen. Deines Kollegen. Also, ich hatte gestern auch die Situation, dass ich an der Kasse stand vom Supermarkt und als ich dann gesagt habe, ich möchte gerne mit Karte zahlen, ist die Kundin nach mir so ein bisschen zur Seite gegangen, weil sie schon relativ nah bei mir stand und quasi da, wo ich meine Geheimzahl eintippen musste, stand. Ja. Dann habe ich sie quasi dadurch verdrängen können. Und das ist aber nur eine Info nebenbei. Eigentlich wollte ich was über Pokémon erzählen. Nee. Und dann war an der Kasse, war eben schon ein Geldbeutel und ein Personalausweis und eine Bankkarte und sowas ausgebreitet. Und dann dachte ich, wusste ich halt kurz nicht, ist es irgendwie von der Kundin, die ich gerade verdrängen musste, hat die sich da schon so wohlig ausgebreitet, obwohl ich gerade noch beim Bezahlvorgang war? Oder war das von der Vorkundin und man spricht darauf an? Wärst du so ein Typ, der dann quasi sagt, sehen Sie mal, hier hat jemand seinen Geldbeutel verloren oder sagst du dann gar nichts? Ich habe übrigens gar nichts gesagt, weil ich davon ausging, dass es die Frau der Frau gehörte, die dann danach kam. Ja, man würde das schon machen. Also eigentlich, also sag ich mal, herrenlose Geldbeträge auf keinen Fall. Die würde ich sofort an mich reißen, aber ein Portemonnaie schon, weil man einfach weiß, mit wie viel Hassel das verbunden ist. Da musst du alles neu beantragen und so, gar nicht wegen des Geldes. Ich könnte natürlich anbieten, als Kompromiss das Geld rauszunehmen und das nur das Portemonnaie zurückzugeben. Was ja am Ende, würde man ja auch sagen, ja, scheiß auf das Geld, aber die ganzen Unterlagen, natürlich, wenn man dann merken würde, oh shit, das Geld fehlt auch, fuck, ist das natürlich scheiße. Hast du schon mal größere Geldbeträge gefunden? Nö, nicht wirklich. Okay, na gut, aber... Aber ich bin tatsächlich ein Typ, der das dann aus schlechtem Gewissen abgibt. Also ich würde das dann nicht behalten. Es sei denn, wir sprechen jetzt von 5 Euro oder mal 10 Euro. Ich habe vielleicht mal 10-Euro-Scheine oder sowas gefunden. Ja. Den habe ich dann behalten und habe dann schön mich betrunken damit. Also sowas dann schon. Du? Kleinere Beträge, die ich aber ja auch, also für die ich ja auch Geige gespielt habe in der Fußgängerzone, das würde ich jetzt nicht als gefundenes Geld bezeichnen. Ansonsten, das finde ich auch immer krass. Meinst du, es gibt so Leute, die einfach diesen Leuten dann einfach mal das Geld wegnehmen, was sie so im Kasten haben, dass man so 50 Cent nur reinwirft und aber dabei 4 Euro oder 5 Euro rausnimmt oder so? Wäre das vielleicht was dich zukünftig auch reizen könnte? Na, es ist ja nichts anderes als eine praktische Feuilleton-Kritik, wenn du sagst, dein Geigenspiel gefällt mir nicht besonders gut. Ich möchte dafür bezahlt werden, dass ich hier diesen Song überhaupt anhören muss. Finde ich eigentlich völlig okay. Aber das, was du vorher gesagt hast, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich fordere mehr soziales Denken bei Dieben. Dass sie wirklich sagen, ey, es ist okay, wenn du mir meinen Geldbeutel stiehlst, klaust, aber dann nimm doch das Geld raus und steck mir den leeren Geldbeutel einfach wieder in die Hosentasche oder schmeiß ihn mir ins Gesicht und renne in der Zeit weg. Aber ich habe keinen Bock, zum Amt zu gehen. Ja, aber das weiß man doch, dass die Osteuropäer keine Ehre haben. Das ist nun mal das Problem. Wenn es alles alles deutsche Diebe wären, ich glaube, dass man eine Revolution starten müsste, indem man gerade diese Position in unserer Gesellschaft, nämlich mit Deutschen besetzt. Ich habe da keinen Bock, morgen als Bild.de Schlagzeile zu lesen, irgendwie Indie-Podcast, total daneben, da hat sich aber, hat er sich wohl ausgegeckt und so, weil du hier so rassistische Sachen von dir lässt, nur weil du heute Morgen auf dem Arbeitsweg vergewaltigt wurdest. Aber als Antwort ist zu sagen, ja. Ja, nee, du hast recht, ich will auch niemals als Indie-Podcast bezeichnet werden, das wäre auch für mich, würde das zu weit gehen, aber was machen wir mit dem jungen Mann? Also der wird höchstwahrscheinlich diesen Job verlieren, weil natürlich so ein Vertrauensverlust natürlich ganz schön krass ist. Also, Job verlieren ist gut, ich will, dass er seine Freiheit verliert, der junge Mann. Ich rufe die Polizei, hast du irgendwie Adresse von ihm? Versuch doch irgendwie, du hättest halt auf den Schwarzen, den hättest du als Opfer halt vorschicken müssen, ne? Sagen wir mal ehrlich. Also, ja genau, wenn du gesagt hättest, der hat's geklaut, dann hätte dir jeder geglaubt. Ja, absolut. Das ist das Traurige an diesem scheiß rassistischen Land. Ach, scheiß Rassismus, was ist denn mit dir heute? Nee, mir reicht's, ich muss hier mal die Opposition einnehmen. Jetzt hat er hier wieder ein Wahlomat gemacht vorhin oder was. Und jetzt, oh, gucke hier, bevor ich die Linke wähle, gehe ich nochmal mal schnell in den Podcast. Weil sie macht den immer erst um 15 Uhr. Ach, Jesus. Also, ich würde versuchen, also jetzt mal realistisch gesehen, das Einzige, was dir wirklich helfen kann, ist, wenn es in der Firma in nächster Zeit noch einen größeren Skandal gibt, der von deinem ablenkt. Also ich würde wirklich versuchen, noch mehr Geld zu veruntreuen in irgendeiner Form, und das wirklich hängst dem Schwarzen an, meine Güte. Der hat jetzt eh schon so ein kleines blaues Auge, und versuch ihn da irgendwie rauszubuxieren. Bitte, probier es wenigstens. Oder? Also auf Englisch ja Black Eye, ne? Black Eye, genau. Ja, siehst du? Alles Black. Blackmail, wenn man eine schwarze E-Mail kriegt, ne? Nee, wenn man erpresst wird, Black to Blackmail somebody. Es ist... Okay, konjugier's mal bitte. Nee, also was ich nicht ganz verstehe, ist, dass du in diesem Betrieb bleibst. Also ich könnte das nicht. Ich würde mich ja so schämen. Und dann musst du da dreckige Arbeiten jetzt machen. Musst du irgendwie niedere Arbeit machen, für die du eigentlich nicht gemacht bist. Für die, weil er gemacht ist. Ja, ja, weil du musst dich schämen gerade einfach. Also ich würde mich derart schämen. Ich könnte den Leuten auch nicht mehr ins Gesicht schauen, weil die hier wissen, boah, das ist doch der Typ, der 50 Euro auf dem Boden findet und einfach einsteckt. Und was hast du mit den 50 Euro gemacht? Wahrscheinlich irgendwie so einen scheiß Patreon-Account eröffnet und Gagreflex gespendet. Wahrscheinlich nicht mal das. Ja. Weißt du, wenn du wenigstens das gemacht hättest, 50 Euro an Gagreflex gespendet. Wenn das unser Geld wäre, ja. Dann, ja, dann wäre okay. Dann hätten wir uns dafür eingesetzt. Dann wären wir persönlich vorbeigegangen bei deinem Supermarkt, ja, und hätten eine Flasche Milch gekauft und gesagt, der Mann ist ein Guter. Schwarzmarkt habe ich noch. Ist alles schwarz. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Schwarze. So, das nächste ist ein kleines Anliegen, was wir da in der Mitte finden. Der Mitte, alles klar. Jetzt kriege ich schon vorgeschrieben, welche Frage ich vorlesen muss, aber ist okay. Hallo Lars, hallo Andreas. Ich melde mich nicht direkt mit einem Problem, sondern eher mit einem Anliegen in der aktuellsten Folge. Ah, das war das. Sex während der Periode. Bitte anhören, wer es noch nicht getan hat. Folge 14, ja. Hat sich ein Junge bei euch gemeldet, der 16 ungeküsst und nach... du hast nur die Hälfte ausgedruckt. Oh. Naja, auf jeden Fall stand er irgendwie nach seinen eigenen Angaben noch Jungfrau ist. Nun, ah, ja, die genau. Idee, ihr verkuppelt uns. Ich meine, wir sollten schon füreinander bestimmt sein. Es gibt bestimmt nicht viele, die es aushalten, diesen Podcast zu hören. Ja, weiß ich wieder nicht, was da stand, aber ich glaube, diesen Podcast zu hören und gleichzeitig das noch gut zu finden, ja, und so weiter. Mein Vorschlag wäre es, dass der Boy sich bei euch meldet, falls bei ihm denn Interesse bestehen sollte, und ihr ihm dann... steht wieder nicht da, aber auf jeden Fall verkuppeln wir euch. Und zum Schluss steht auch mal, ist keine lustige Story oder so, aber vielleicht tut ihr ja was Gutes. Das heißt, es geht ihr in diesem Fall wirklich ernst, der Miri. Und der Junge hieß, weiß ich nicht mehr, aber du weißt, wer gemeint ist. Mhm. Und wir werden das auf jeden Fall möglich machen. Wir werden zwei 16-Jährige miteinander verkuppeln. Die werden dann höchstwahrscheinlich früh Kinder kriegen, mit 17 dann irgendwie Alimente von uns verlangen, weil wir sie verkuppelt haben. Aber das machen wir so. Die Miri kriegt deine Adresse. Solltest du denn wollen und willst du, dass tatsächlich, dass das stattfindet, dann schreib uns nochmal deine E-Mail-Adresse, ja, mein Guter, und sag, ja, ich will, und dann schicken wir euch weiter und dann gucken wir mal, was daraus entsteht. Genau, die Aussage von ihr war, sie wäre auch 16 und findet sich nicht hässlich, ja, konnte das nicht verstehen, warum das nicht vorangeht. Ja, und dann würde ich sagen, schicken wir auf jeden Fall noch ein Kondom mit, ja, und dann, dann haben wir alles investiert, was wir investieren können in diese Aufgabe. Genau. Und solltet ihr Filmaufnahmen dann machen von eurem ersten Jesus. Mal, schickt es uns bitte nicht. Denn das könnte uns tatsächlich Probleme bereiten. Und meine Festplatte quält über, Leute. Gut. So, müsstest du ja gerne noch die, also ja, was ist du möchtest. Abgeschnitten, ist, was du möchtest. Dann lese ich von der anderen Seite, weil es ist zu blöd mit dem abgeschnittenen Scheiß. Da unten. Jesus. Hey Andi und Lars. Ich habe seit 2 Jahren eine sehr gute Brieffreundin. Jesus. Kommt diese Frage von 1989 oder was? Sie ist Norwegerin und studiert Psychologie in England. Ich bin momentan für 2 Jahre in Kalifornien als Au-pair tätig. Wir schreiben uns regelmäßig sehr emotionale und intellektuell befriedigende Briefe mit deutlichen, aber sublingual romantischen Untertönen. Nun habe ich 2 Probleme. Sie ist unnormal attraktiv und hat die größten und schönsten Brüste, die ich jemals gesehen habe, auf Facebook gestalkt. Und beginne mich dazu, nicht nur, aber auch wegen diesen schlagkräftigen Argumenten, langsam in sie zu verlieben, will aber die Freundschaft dadurch nicht gefährden. Was tun? Also in Brieffreundschaften investieren... Dann noch ist, also finde ich sowieso, ist Quatsch. Ganz ehrlich, wer braucht denn noch Brieffreundschaften? Ich habe gerade im Kopf überlegt, als du vorgelesen hast, dass er selbst ihre Brüste bei Facebook stalken musste, wie witzig das wäre, wenn man an Briefe irgendwie auch mal so Dickpics oder so Nudepics anhängt, so mit Polaroid irgendwie ausgedruckt, hier anbei noch ein paar Fotos von mir, würde das Ganze auf jeden Fall aufwerten. Ich finde, also in sowas zu investieren, ist völliger Schwachsinn. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man hat nichts davon, man kriegt nichts Sexuelles zurück und ganz ehrlich, irgendwie ein intellektueller Schlagabtausch. Also das, ganz ehrlich, ich glaube, die letzte Brieffreundschaft, irgendwie, die wirklich was gebracht hat für Deutschland, war, ich weiß nicht, Schiller und Goethe oder so, ja. Seitdem geht diese Scheiße doch nur noch bergab. Mein offener Brief an Jürgen Habermas. Stimmt, oh Gott, ja. Oder irgendwie sowas. Okay, sowas ist okay, ja. Philosophen, das ist auch noch okay. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil erst kommt so, es ist mal ein anderer Zuschauer, der irgendwie intellektuell hier eine Brieffreundschaft pflegt und über wichtige Themen im Alltag geht. Welchen Wein empfiehlt ihr mir oder so. Und so weiter. Und ja. Auf was achtet er dann doch wieder nur? Ja, sie hat geile Titten. Also jemand, der eine Brieffreundschaft pflegt mit emotionalen, irgendwelchen tiefgründigen Gesprächen, achtet dann letztendlich doch nur auf Titten. Das heißt, es ist einfach nur ein Image, quasi eine Verkleidung, die du anziehst, wenn du sagst, Brieffreundschaft und so, schreib dir einfach, ey, ich finde deine Titten geil und lass uns mal bei Tinder matchen, damit es so richtig abgehen kann zwischen uns beiden, anstatt hier immer ihr vorzuspielen, du seist so ein Romantiker. Ja, eben, genau, dann würdest du mit ihr eine Brieffreundschaft haben, wenn sie nicht so schöne Hupen hätte, wahrscheinlich eher nein, und dann wären die intellektuellen Themen über, weiß ich nicht, Ausbeutung von Kaffeeflückern, die dann übrigens noch mit 50 Euro handeln in anderen Supermärkten. Das wäre dir dann nämlich auch egal, wenn sie nicht optisch so attraktiv wäre. Deswegen mach dir da nichts vor. Ja. Du bist ein notgeiler Bock. Ja, wollte ich auch gerade sagen, mach dir nichts vor. Du sitzt an diesem Brief, reibst ihn an deinen Penis und hoffst, dass da vorher irgendwo so ein kleines bisschen ihre Brust dran hing an diesem Brief. Und mehr ist da nicht rauszuholen aus dieser Brieffreundschaft. Auf der anderen Seite. Oder man schneidet so aus dem Brief so seine Hand raus, weil sie vermutlich den Brief angefasst hat, und dann macht man sich's mit der Hand. Ja, das ist alles von der Druckerschwärze. Ach nee, die schreibt mir handschriftlich, ne? Ist es noch, ja, meinst du, sie sitzt an der Schreibmaschine oder was und tippt es ein? Nein, du kannst ja auch im Computer was ausdrucken. So. Das ist doch. Zwischen handschriftlich und Schreibmaschine, oder danach kam auf jeden Fall noch was. Aber das ist ja Quatsch, dann kann man auch gleich das jetzt E-Mail verschicken. Sagt ja nicht, ja, ich habe dir einen Brief vorgeschrieben, den tippe ich jetzt nochmal ab. Ja, das ist ja richtig. Das ist doch Quatsch, man will ja das Haptische, man will ja auch Papier, man will ein. Schokoladenfleck, hofft man zumindest, dass es Schokolade ist und nicht, dass sie den wieder auf Toilette geschrieben hat, den Brief. Sowas will man doch da sehen. Tinte ist ausgegangen, aber hey, ich hab da noch eine Idee. Und dann mittendrin so dreimal der Shift gewechselt, weil immer leer war und so. Wann hast du das letzte Mal handschriftlich einen Brief geschrieben? Ich glaube, seit der Schule ist das sehr zurückgegangen, überhaupt mit handschriftlich. Ich schreibe noch für diesen anderen Podcast, den ich betreue, schreibe ich immer noch handschriftlich Notizen, aber nur, damit ich meine Blöcke mal langsam aufbrauche. Weil ich habe, das eine ist noch so ein Minimalblock, was früher, also Rewe gab es ja früher Minimal, bevor Rewe das aufgekauft hat, wo meine Mutter irgendwie Mitte der 90er arbeitet, da habe ich noch einen handgefertigten Block. Ich hatte auch ganz lange so als Schreibtischunterlagen so Kalender irgendwie, wo man immer so zig Sachen. Ja, ja, ja. Und dann bin ich immer so panisch und konnte das halt nicht wegschmeißen, wenn die nur so halb aufgebraucht waren. Das heißt, ich hatte dann irgendwann 2003 noch den Kalender von 97 irgendwie dazu liegen, weil ich den einfach noch nicht fertig beschrieben hatte. Noch in D-Mark, der Kalender, ne? Ja. Ja gut, hast du dazu noch was zu sagen? Nee. Ja, dann liest du eine Frage vor, verdammt. Okay, jetzt wird es ein bisschen länger, aber so, bist du bereit für ein starkes persönliches Schicksal? Ja. Ja, dann ist es wieder diese der Frage Dude? Enttäuschen. Ich wollte gerade sagen, ist es wieder der Dude, der in die Badewanne gekackt hat und dann mit seiner eigentlich? Cousine. Was ist mit dem eigentlich? Hat er sich einen anderen asozialen Podcast gesucht oder was? Ich hoffe nicht. Hat er das Gefühl, wir wollten nichts von seinen Stories mehr hören? Bitte melde dich. Sauf und dann melde dich. Guten Abend. Meine Frage dreht sich um das Thema Zukunft und Kinder, verbunden mit einer persönlichen Background-Story von mir. Als Teenagerin habe ich meinen Körper leider so sehr abgefuckt, dass ich jetzt auf natürlichem Weg keine Kinder mehr bekommen kann. Oh shit. Das war bisher nie ein Problem, da die Idee, Kinder zu haben und zu erziehen, immer total weit weg war und ich keinen Partner habe, mit dem ich da was planen wollen würde. Futur 2. Je mehr ich auf die 30 zugehe, schwirrt mir das Thema jedoch häufiger im Kopf herum, da eine alternative Familiengründung viel Planung und Zeit beanspruchen würde. Es war nicht Futur 2. Nee, andere Wege wie Adoption sind ja nicht mal eben über Nacht erledigt, wie ein flotter One-Night-Stand ohne Verhütung. Größtenteils beschäftigt es mich aber, da ich mich frage, wie mein zukünftiger Partner damit umgehen wird. Würde es ihm was ausmachen, beim Kinderwunsch seinen eigenen eventuell zurückschrauben zu müssen oder zumindest einen Kompromiss eingehen zu müssen oder nur, oh Gott, das klingt so schlimm, durch Adoption Kinder zu haben. Wäre das für euch ein großes Ding, wenn das Kind nicht aus eurer DNA bestünde oder denkt ihr euch, fuck it, Kind ist gut, egal wie und durch Adoption ist vielen geholfen? Ich frage mich, ob man in einen Konflikt geraten könnte, wenn der Partner einen riesigen Kinderwunsch hat und er diesen nur als erfüllt ansieht, wenn er seine Gene weitergeben kann und es sein echtes Kind ist. Logisch, wenn er dich liebt, ist ihm doch nur wichtig, dass ihr eine Familie gründet. Aber ich denke, so easy ist es dann doch nicht. Besonders elegant kann man sich bei sowas ja eh nicht ausdrücken oder alles gerade total word vomit. Keine Ahnung, ob das ein Verschreiber war. Dennoch freue ich mich über ernstere sowie weniger seriöse Antworten. Grüße aus Canberra. Mhm. So. Canberra, also, da warst du bestimmt Canberra. Schon drüber gerutscht. Da brauchst du keine Gedanken machen. Da steht auf jeden Fall kein Kind. Da steht kein Kind. Ich finde, es gab bisher so 2, 3, 4 Einsendungen, wo bei mir dann die Alarmglocken läuten und hier auch so ein rotes Licht im Studio angeht, weil wir wissen, es handelt sich um ernsthaftes Problem und ernsthafte Sorgen. Ich dachte, wir müssen raus, weil ein Let's Play hier gleich startet mit Simon. Okay. was in die gleiche Richtung geht. Also ein ernsthaftes Problem. Und da sagen wir immer, sind wir natürlich nicht die Richtigen, aber man liest natürlich hier raus aus dem Brief, dass du dann doch irgendwie unterscheiden kannst zwischen völligem Humbug, was wir so erzählen, und ernsten Ratschlägen, die du woanders bekommst. Also erstmal sehr schade, ne? Schade. Ich finde es schade, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ich hätte gerne ein Kind mit dir gezeugt. Danke, Lars. Das ist sehr einfühlsam. Also ein trauriges Schicksal auf jeden Fall. Das ist genau die richtige Tonalität, die du für die Frage an den Tag legst. Ja. Und auch krass, wie viel musst du geraucht haben? Und stimmt das wirklich? Also hast du wirklich alle Reproduktionsdinger, hier alle Ärzte schon gefragt? Ist da nicht noch was zu machen? Erholt sich das Organ dann nicht wieder? Das haben wahrscheinlich schon alle Ärzte bei ihr versucht, krampfhaft irgendwie ein Kind zu machen. Also sie hat es wahrscheinlich überall schon hinbekommen von allen Doktoren in Deutschland. Erste Gütesperma. Ich glaube, wenn halt, also was halt das Krasse ist, sie hat ihren Körper so abgefuckt, was ja nur entweder Drogen oder Bulimie, aber kann das da irgendwie dazu führen, dass man unfruchtbar wird? Wie wird man eigentlich unfruchtbar? Guck doch mal auf die Zigarettenpackung. Steht doch ständig hier, macht unfruchtbar. Also es ist schon möglich, ne? Keine Ahnung, wie das genau passiert. Rauchen, stimmt. Aber rauchen so früh? Sie hat doch gesagt, rauchen. Oder hat sie mit ihrer Mumu geraucht oder wieder was? Hat sie gesagt, rauchen? Ja, klar. Sie hat das in ihrer Jugend zu sehr übertrieben im Rauchen. Sie hat nur gesagt, abgefuckt, ja? Oder bin ich jetzt blöd? Ja, du bist gerade blöd. Lies nochmal vor. Als Teenagerin habe ich meinen Körper leider so sehr abgefuckt, dass ich jetzt auf natürlichem Weg keine Kinder mehr bekommen kann. Was? Also das ist ja nun wirklich ein freudscher Verhörer von mir, dass ich da jetzt Rauchen reininterpretiert habe. Na gut. Ja. Ja, es steht wirklich nichts von Rauchen hier. Achso, ja. Okay, wie hat sie es da? Okay, es kann natürlich sein, dass sie irgendwie 2, 3 Abtreibungen hatte. Achso, Grüße aus Canberra, eure rauchende Zuhörerin. Also die einzigen Möglichkeiten sind irgendwie zu viel geraucht oder vielleicht auch zu viel gesoffen, kann ja auch in die Richtung gehen. Naja. Oder halt 2, 3 Abtreibungen schon gehabt. Bulimie, Ritzen, so es gibt auch viele Sachen. Ernährung. Oh, ich habe vergessen, Äpfel zu essen. Oh nein, ich kann nicht wieder Kinder kriegen. Zu wenig Brokkoli. Ist doch mal ein bisschen Gemüse, wenn du ein Baby haben willst. Ja. Also das lässt natürlich... Ist Babyspinat, sonst gibt's Baby nicht mal. Oh Gott. Okay, mach weiter. Also ich glaube, dass man in Australien ja auf der anderen Hälfte der Erde ist und alles da ja umgedreht ist. Also die Klospülung, vielleicht bist du ja da fruchtbar tatsächlich und nur in Europa unfruchtbar. Wäre das nicht etwas, wo man mal drauf rumdenken könnte? Versuch das mal. Ja, ich finde, die Frage mit dieser Adoptionssache ist ähnlich wie mit, ist eigentlich genau das Gleiche wie ins Tierheim, ne? Du warst auch in dem. So ein Hund, soll man sich lieber einen neuen Zuchthund holen oder soll man ins Tierheim gehen und einen Hund holen? Und natürlich ist es besser, ins Tierheim zu gehen. Und deswegen ist es auch besser, Kinder zu adoptieren, als Kinder selbst zu kriegen. So, und natürlich macht man es nicht, weil man dann in letzter Sekunde doch sagt: Ah, wer weiß, was der Hund schon durchgemacht hat. Genau. Sorry, ich will dann doch ganz unten anfangen, ich will dem selbst Sachen beibringen. Und genauso ist es mit Kindern auch. Und ganz ehrlich, du willst doch nicht irgendwie so ein Kind haben, was mit 3 schon von den Eltern geschlagen wurde, wo du denkst: Oh Mensch, das weiß schon, wie sich das anfühlt, was soll ich dem noch beibringen? Das ist Quatsch, man will neu anfangen, man will das Kind persönlich schlecht behandeln und aufziehen und nicht, dass er das schon, oh, dann weckt das alte Traumata. Ja, aber die Traumata sind nicht von mir. Ich kann mich damit nicht identifizieren, weil wenn es in der Ecke sitzt und weint, weiß ich nicht, ist es von mir oder ist es vielleicht von dem anderen Typen? Oh, ein anderer Vater mit mehr Muckis, der härter zugehauen hat. Oh, ich schlag nicht so hart wie sein echter Vater. Das sind dann die Probleme, die man hat, wenn man aufwächst mit so einem Kind. Ja, du willst sagen können, wenn das Kind in die Schule gerannt ist und 5 seiner Kollegen abgeschossen hat, ja, das ist mein Fehler das gewesen. Ist mein Sohn. Und nicht, das ist der Fehler von dem anderen Elternteil. Das ist das irgendwie mit mein Butterfly-Messer gewesen in seinem Rucksack. ich finde, dass ein Partner, also das Problem ist auch, wann sagt man denn sowas? Was? Weil, also, ja, Schatz, ich bin unfruchtbar. Also, der klassische klingt nach einem super RTL-Film, aber wann ist denn der Punkt? Man sagt ja nicht sofort beim ersten Date übrigens. Oder sagt man es schon beim ersten Date? Ja, vielleicht, Schwierig. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ihr besauft euch ja beim ersten Date höchstwahrscheinlich, ihr seid betrunken und dann drop es. Hey, wir können übrigens Sex haben, ohne zu verhüten, denn wenn ich unfruchtbar bin, kann ich auch kein AIDS empfangen und so weiter. Das war gerade selbstkritisch nochmal, dass natürlich die Verhütung nicht nur für Kinder... Du kannst doch nicht zum ungeschützten Geschlechtsverkehr aufrufen. So, sage mal. Ja, wenn wir von einem Sponsor auf jeden Fall keine Kohle kriegen, dann ist es von irgendeinem Kondomhersteller, weil da hast du schon oft genug was dagegen gesagt, gegen Kondome. Naja, aber wenn die richtige Firma kommt, dann wäre ich schon bereit, mein Lebensstil zu ändern. Also klar. Ja, jedenfalls, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sowas gleich beim ersten Date zu droppen, dann seid ihr vielleicht noch geil genug und habt Sex und so. Er denkt sich in dem Moment natürlich, oh Gott, das wird nicht die Partnerin meines Lebens, weil man das vielleicht irgendwie im Kopf drin hat, so meinetwegen. Aber dann versteht ihr euch gut, ihr merkt, okay, das hat ja auch seine Vorteile. Und dann verliebt er sich in dich, dann entscheidet ihr euch dazu, ein wunderschönes, süßes Kind oder auch ein hässliches Kind zu adoptieren. Ist ja egal, wollte ich jetzt nur nochmal unterschreiben. Naja, wenn, dann nimmt man doch nicht so ein hässliches, fettes doch, mit. Also das, bitte. Du willst es doch schön machen. Du willst doch aus dem hässlichen Entlein einen wunderschönen Lars machen. Also wenn ich schon die Chance habe, um meine Gene und drumherum zu kommen, dann nehme ich doch nicht trotzdem ein hässliches Kind. Also sorry, dann habe ich doch das abgelegt und hole mir trotzdem jemanden, der aussieht wie ein Lynch oder was? Aber das würde doch später keiner glauben. Das sieht doch jeder dann sofort, dass es nicht dein Kind ist. Ja, oder was, Andreas, er ist doch viel zu hübsch für dich. Seit wann hast du denn Thai-Gene? ich würde sagen, die andere Variante ist natürlich, es so spät wie möglich zu erzählen. Nämlich, dass er erstmal eine Bindung aufbaut zu dir. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber dann kommt, ja. Nee, ich habe gerade eine lustige Idee. Ja? Du spielst deinem Ehemann vor, du seist schwanger. 9 Monate lang. Dann adoptierst du ein Baby und machst es irgendwie so im Kreis an, als würde es aus deiner Mumu rauskommen. Ah. Und dann zeigst du ihm und du sagst es ihm erst am Sterbebett. Übrigens, das Kind ist adoptiert. Ich habe dir das alles vorgespielt. Ja. Das ist eine gute Nummer. Einziger Fehler ist, dass die Kinder ja schon 4 oder 5 sind im Kinderheim, oder? Warum ist das denn? Nicht du so? Kannst auch Babys adoptieren. Die man kriegt auch Babys, weil da muss man aufpassen. Das wäre natürlich dann peinlich, ne? Wenn man dann, er kommt dann rein und dann ist er schon 6 oder so und liegt bei dir am Arm, wird gestillt. Dann wird es kritisch. Das ist schwierig. Nee, natürlich kannst du auch Babys Man kriegt alles auf dem Schwarzmarkt, ja? Kriegst alles ja auf ein schwarzes Baby. Aber die werden ja, ich meine, die Kinder werden doch vertauscht, oder? Wie oft sowas überhaupt passiert? Naja, gut. Nicht so häufig. oder der andere Weg ist natürlich, es wirklich spät zu sagen, dann hast du halt das emotionale Investment von ihm schon. Natürlich kommt dann der Punkt, wo er denkt, oh mein Gott, das war alles eine Lüge, warum hast du es nicht eher gesagt? De facto ist er aber dann schon wahrscheinlich so tief drin, dass er dir über den langen Zeitraum dann vergeben wird. Ja, aber das kennen wir aus Rom-Coms, ne? Also das ist der klassische Rom-Com-Shit und so, 2 Jungs gehen eine Wette ein, die mache ich schon klar, dann verlieben die 2 sich und ganz zum Schluss verrät er übrigens, ich habe dich nur angesprochen, weil es eine Wette war, dann ist sie sauer, wir befinden uns Ende des 2. Aktes, Point of No Return, alle denken, oh Gott, diese Beziehung wird ja wohl nie wieder passieren und dann stellt sich heraus, ach Mensch, aber wir haben uns ja doch verliebt und dann kommen sie doch wieder zusammen. Das hast du jetzt gerade, deine scheiß Rom-Com-Attitüde. Was kannst ist, du ist das sonst wohin stecken? In Italien oder was, die Rom-Com? Was ist das denn? Ist das ein Film? Ja, eine starke Nummer gerade gewesen von dir, der Spruch. Na, der eine Minute Zeit gehabt, ne? Ja. Dafür war es dann wieder nicht so stark. Ja, stimmt. Ist zumindest schnell vorbei gewesen. Aber ich wollte nicht sowas sagen wie, wolltest du nicht am Wochenende auch Rom-Com? Das wäre blöd gewesen. Was ist denn Rom-Com? Hilf mir, ich weiß nicht, was ist. Eine romantische Komödie. Ah, Gott! Das ist ein Filmgenre. Romantic Comedy, Entschuldigung, das wissen unsere Hörer auch nicht. Also, ja, jetzt wissen sie es. Eine Rom-Com. Also, bitte, also. Jesus. Ja, Autoren unter uns können doch wohl mal so ein paar Sachen droppen, dachte ich. Gut. Oh, das Gott. War's, ne? Ja, also, was. Langfristig wird sie natürlich ein Problem haben, einen Partner zu finden und vermutlich wird es nicht gut aussehen für sie. Einsam sterben? Nee, sie wird sich alleine ein Kind adoptieren. Und hoffen, dass dann ein Kind dazukommt, weil dann werdet ihr von Anfang an als Item wahrgenommen. Aber darf man alleine ein Kind adoptieren? Nee, das kann ich mir nicht. Nein, kann man nicht. Aber Schwule dürfen auch. Es sind wirklich wahnsinnig schwierige Voraussetzungen, um ein Kind zu adoptieren. Du musst wirklich über Monate lang hinweg beweisen, dass du ein gutes Elternpaar bist. Die kommen dich besuchen zu Hause. Die stellen wirklich intimste Fragen. Das weiß ich aus Gesprächen mit Leuten, die da betroffen waren, sozusagen. Deine also, das ist Pflegeeltern? Also das ist wirklich... Nein, ich möchte das jetzt nochmal, um kurz einen ernsten Ton hier noch reinzubringen. Es ist doch völlig egal, ob das adoptiert ist oder von dir selbst. Wenn du es selbst keine Kinder mehr kriegen kannst, dann holst du dir ein Kind, das sich unheimlich darüber freuen wird, dann von dir quasi großgezogen zu werden und von deinem zukünftigen Partner, den du auch auf jeden Fall finden wirst, denn nicht jeder Mann will unbedingt seine Drecksgene weitergeben. Such dir so jemanden wie Andreas Links, der vielleicht ganz froh darüber ist, seine Gene nicht weitergeben zu müssen. Es muss enden, Leute, ja. Und deswegen wirst du absolut glücklich damit. Das ist jetzt natürlich erstmal scheiße für dich. Aber ich glaube, langfristig kannst du da absolut glücklich werden mit einem Kind, das du ja von Anfang an prägen kannst und das du dann lieben wirst wie dein eigenes Kind, weil es dein eigenes Kind ist. Und du wirst irgendwann auch nochmal sehr begehrt werden bei den Männern, die dann nämlich noch Junggeselle sind und dann keinen Bock haben, nur noch Frauen kennenzulernen, die schon Kinder haben. Ja, eben. Weil du bei Bauer sucht Frau gibt es so viele Junggesellen, die sofort auf dich springen würden, sozusagen insofern in mehreren Sinnen. Ja. Lese ich jetzt die nächste Frage vor. Ja, ich habe ein kurzes Anliegen für euch und würde da gerne mal eure Meinung zu wissen. Ich hatte in letzter Zeit ziemlich Pech mit dem Thema Beziehung, mehrmals betrogen etc. Nun meine ich, dass ich die richtige Person gefunden habe. Es ist eine alte Bekanntschaft, die in ein paar Wochen in meine Stadt zieht. Durch seine Wohnungssuche sind wir wieder ins Gespräch gekommen und haben uns auch mehrmals seitdem getroffen. Naja, es führte eines zum anderen und wir hatten grandiosen Sex, den besten, den ich je hatte. Auch persönlich sind wir extrem gut auf einer Ebene. Als ich ihn gefragt habe, was das nun sei, willkommen in 2017, habe ich zweimal eine Abfuhr bekommen. Ja, ich habe es wirklich zweimal versucht. Danach habe ich aufgegeben und etwas Abstand gefordert. Das war vor 2 Monaten. Wir hatten zwar immer noch Kontakt, aber nicht mehr so häufig. Nun kam letzte Woche angetrunken von ihm, dass er die ganze Zeit an mich denken würde und ich ihm nicht mehr aus dem Kopf gehe und er wegen mir nun eher in die Stadt kommt und gern eine Woche bei mir einziehen möchte. Ach, du Scheiße. Ich weiß, dass er betrunken war und habe nicht viel auf die Aussage gegeben, seitdem ist die Stimmung auch wieder ziemlich abgekühlt. Nun meine Frage, ich verstehe die Männer nun überhaupt nicht mehr. Was will er denn nun? Was soll ich tun? Ein kleines, 24-jähriges, blondes Mädchen. Ja, ich dachte, die erste Frage kommt von Bekannten tatsächlich, aber also... Ich glaube, dass ohne den Background dieses Typen zu kennen, aber ich schätze mal, wenn er natürlich auch vor diesem Aufbruch in eine neue Stadt stand, wollte er nicht sofort sich eigentlich schon im Vorfeld, quasi bevor er überhaupt den Umzug vollzogen hat, schon binden, sondern vielleicht auch erstmal da gucken, mal schauen, weiß nicht, ob er studiert oder einen neuen Job hat, mal schauen, was da so gibt in der neuen Stadt und nicht sofort schon, ah ja, okay, jetzt bin ich vergeben. Glaube aber, dass er jetzt wahrscheinlich gemerkt hat, scheiße, ich bin immer noch derselbe Loser wie in einer anderen Stadt. Hilfe, rette mich, blondes 24-jähriges Mädchen und nutzte dann diese Betrunkenheit als Katalysator und wahrscheinlich kriegt er auch keine Wohnung und muss dann bei dir erstmal sowieso einziehen. Genau, er ist noch nicht in der neuen Stadt. Ja, aber er wird wahrscheinlich schon mal die Fühler ausgestreckt haben und gemerkt haben, also, ja, fuck. Hat Tinder schon mal Tinder-Profi schon mal eingestellt durchgefahren. Und ist schon mal in die Stadt und hat schon mal die Stadt eingestellt, ja. Nee, ich wollte nämlich auch eher so negativ sagen, der Typ. Ja. auf den will ich jetzt erstmal nichts geben. Der hat zweimal dir eine Abfuhr gegeben, das heißt, er will jetzt nichts von dir. Es kann sein, dass er vielleicht irgendwann eine andere Entscheidung hat, vielleicht ist er gerade im Leben, das hat ja jeder von uns schon auch gehabt, dass man sagt, okay, die Frau ist zwar toll, aber man hat eben jetzt gerade keine Lust, sich zu binden, das mag ja sein, aber ich finde es schon ziemlich schäbig von ihm, dir zweimal eine Abfuhr zu erteilen, in der Zwischenzeit nicht die Eier zu haben, zu sagen, ey, ich will mit dir wirklich keine Beziehung eingehen und offensichtlich willst du eine Beziehung, also lass uns einfach nicht mehr treffen, so würde ich das angehen. Und jetzt auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, hier zu sagen, ich muss übrigens eine Woche, weil ich die Wohnung wahrscheinlich erst in Woche 2 habe, ich muss eine Woche bei dir schlafen und dann zu sagen, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, der Typ ist ein Arschloch. Ja, was vermutlich dazu führen wird, dass ihr früher oder später eine Beziehung haben werdet. Ja. Und zumindest nochmal Sex haben will, denn wollt, denn grandioser Sex ist natürlich nicht zu verachten. Also sie hat ja geschrieben, es wäre der Beste in ihrem Leben gewesen. Das heißt, sie wird auch daran natürlich hängen. Ja, ihr werdet immer wieder vögeln, das ist klar, aber ich würde ihn jetzt nicht als potenziellen Märchenprinzen sehen. Also wenn du das trennen kannst, dann würde ich da schon das, die ab und an die Trunkenheit ausnutzen für ein Stelldichein, wie es man nennen würde, für ein Techtelmechtel, für ein Tet-a-Tet, also für knallhartes Ficken von dir und ihm. Denn wenn nicht, wenn du merkst, oh scheiße, da sind Gefühle drin, würde ich es trotzdem machen, denn mal ehrlich, ist der beste Sex seines Lebens. Was wahrscheinlich nicht für dich spricht, aber was was dafür spricht, dass du wirst es sowieso nochmal wollen. Ganz ehrlich, Frauen sind noch meist unbefriedigt und liegen dann rum und ach, ich kann nicht kommen beim Sex und ich kann mich nicht fallen lassen, ja, dann fick dich doch. deswegen wirst du natürlich da zurückgehen und wirst darum betteln, dass du mit ihm schlafen darfst. Ich war ein bisschen verwundert. Ich werfe jetzt mal diese Frage in den Raum, aber sind nicht Männer, also sind die Unterschiede beim Sex von Männern nicht wesentlich geringer als die Unterschiede vom Sex bei Frauen? Also, dass Frauen auch sagen, ist der beste Sex, den ich je hatte, woran liegt das dann? Hat er denn besonders rhythmisch zugestoßen? War der Penis besonders lang, breit? Frauen liegen doch eh bloß da. Frauen machen doch nichts beim Sex. Also, jetzt mal zwei Sachen. Vielleicht, was sie mit sich machen. Bei Frauen kommt es darauf an, was sie mit sich machen lassen. So, oder genau. Was? Ja. Weil wenn sie aktiv sind, dann heißt es eigentlich nur, dass sie blasen und dann ist es ja eher die Qualität des Typs, der Sex, der sich verbessert. Also Frau sagt, dem habe ich geil geblasen, war der beste Sex meines Lebens. Ja, genau, das habe ich nämlich auch so im Hinterkopf gehabt. Aber natürlich kommt es auch darauf an. Also wer einmal mit mir Sex hatte, wird das bestätigen können, dass es natürlich da auch große Qualitätsunterschiede gibt zwischen den Männern. Also bei mir ist man dann am Tiefpunkt. Zwischen den einzelnen Malen bei dir gibt es wahrscheinlich große Qualitätssprünge. Also das verstehe ich auch nicht, dieses Konzept. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Die Frauen lassen doch passiv Sachen über sich ergehen. Wie können die überhaupt guten Sex haben? Klar, man kann irgendwie ein bisschen fingern, ein bisschen lecken und gut ist. Aber am Ende sind es doch immer wieder dieselben Löcher und dieselben Sachen, die man macht. Also ist ja nicht. Naja, man kann schon auch neue Löcher erkunden. Aber neu erfunden jetzt. Nein, leider nicht. Es sind dieselben Löcher. Und als Frau ist es auch, ist man entweder schlecht im Bett oder man bläst. Also ich meine, zwei Optionen gibt es da. Mehr ist doch jetzt auch nicht, was Frauen geil machen. Also ganz ehrlich. Was gibt's denn, was Frauen jetzt groß machen können, damit der Sex mit Männern geiler wird? Am Ende. Ich weiß immer noch nicht, ob wir auf derselben Seite gerade sind. Also du sagst, dass die Qualität von Frau, die beste Frau im Sex. Nee. Beim Sex gibt's eine Frau, die ist am allerbesten und eine Frau, die ist am allerschlechtesten, ne? Der Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Frauen ist der größer als das Äquivalent der Männer. Weißt du, was ich meine? Ist der schlechteste Mann sehr groß unterschiedlich zu dem besten Mann? Nee. Eben, das glaube ich nämlich auch. Selbst der schlechteste Ficker ist nicht so viel schlechter als der beste Ficker. Aber ich glaube, bei Frauen ist der Unterschied groß. Ich hau mir auf die Knie. Wo sind wir hier? Bei einem alten Jäger, bei einem Försterstammtisch oder was? Die Wölfe müssen raus aus Deutschland. ich finde, du hast natürlich, als Mann hast du die Zeit. So, ne? Also klar, wenn jemand schlecht ist, kann es zum Beispiel daran liegen, dass er schnell kommt. Dass er schnell kommt. Ich meine, dass er unbeholfen rumstochert, aber das ist ja auch irgendwie... Ja doch, ich mein, da gibt es schon auch große Unterschiede. Ja. Ich glaube, dass wir einfach da in der Sackgasse sind, weil wir uns darüber natürlich halt keine gut, Gedanken machen. Wir sind halt auch richtig gut. Eben. Das ist halt das Problem, glaube ich, was wir gerade haben. Wir haben halt diesen Denkfehler. Wir spielen halt in der Champions League und da interessiert uns nicht so richtig, was in der Kreisliga passiert. Stimmt. Dass da auch mal ein Flügelwechsel nicht funktioniert, das gibt es bei uns da oben natürlich nicht. Und Flügelwechsel könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr das gerne möchtet. Naja, was war eigentlich die Frage? Die Frage war... Achso, das war dieser Typ, ja, vergiss ihn. Fick mit ihm und vergiss ihn danach. Und dann bedenket bitte nochmal, was grandioser Sex wirklich für dich bedeutet. Also sorry. Schreibt uns mal, was hat den Sex so besonders gemacht? Was macht einen guten Kerl im Bett aus? Schreibt es wirklich mal. Ja. Weil am Ende, ich meine, es gibt ja auch so Frauen, die sagen, ja, so richtig geil ist es nur, wenn ich es mir selbst mache irgendwie, weil beim Sex, da bin ich dann irgendwie so unsicher und ja, so. Meine Freundinnen können viel besser lecken und so weiter, ja, das ist ja ständig. Also wir machen dieses kleine Spezial jetzt. Ich habe gesehen, meine Eltern machen es ganz anders als wir. Ihr schreibt uns eine E-Mail an gagreflexpodcast@gmail.com mit dem Betreff guter Sex und dann schreibt ihr, also nur die Frauen unter euch, und das sind offensichtlich 80% unserer Zuhörerinnen, wie es so langsam scheint, ihr schreibt uns dann genau, was für euch guten Sex bedeutet und wir lesen dann nächste Woche die, beziehungsweise beim nächsten Mal die Ergebnisse vor. Ja, das Deal. Bist du dann? Ja. Nee, ich, hast ne? du noch? Yes. Auch ein bisschen länger, aber ich glaube, es lohnt sich. Ich bin, hallo Lars und Andreas, ich bin 17 männlich. Ich bin momentan in meiner ersten Beziehung mit meiner 15-jährigen Freundin und wir sind seit knapp 6 Monaten zusammen. Oh, in was für Phasen wir uns dann wieder reinversetzen müssen, gedanklich. Nun zu meinem, naja, 17 ist bei mir echt noch nicht so viel passiert. Nun zu meinem Problem. Ich hatte bisher noch nie Sex, würde aber sehr gern. Ihr denkt vielleicht, dass das ja eigentlich kein Problem sein sollte, aber ich bin mir sehr unsicher, wie ich die Thematik Sex bei meiner Freundin am besten ansprechen sollte. Es ist nämlich so, meine Freundin hat bisher so gut wie immer, wenn das Thema Sex in irgendeiner Art in Gesprächen vorkam, recht nun ja abweisend oder kindlich naiv reagiert. Ich habe nun mal einen recht vulgären und pubertären Humor, sollte also auch niemanden wundern, ich höre ja immerhin euren Podcast. Und wenn ich ab und zu meinen schlechten, anzüglichen Witz raushaue, sagt sie öfters sinngemäß so etwas wie, ihh, woran perverses du denkst. Aber nicht auf so eine Lady-Art, hihihi, Mensch, woran du wieder mal denkst, sondern wirklich eher verwirrt und leicht entsetzt, praktisch so, als würde sie vom Thema Sex in ihrem Leben noch weit entfernt sein. Dazu sei aber auch gesagt, dass sie sonst eigentlich geistig sehr reif ist. Würde ich zumindest behaupten, wäre sonst wahrscheinlich auch nicht mit ihr zusammen. Außerdem hat sie noch Bulimie, was mich zusätzlich verunsichert, das Thema anzusprechen, da sie ihren eigenen Körper natürlich mit ganz anderen Augen betrachtet als ich und daher vielleicht noch viel mehr von Sex abgeneigt ist. Dadurch haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Wir waren beide in einer Psychiatrie für mehrere Monate. Ich wegen Depressionen, sie wegen ihrer Essstörung. Am Tag ihrer Entlassung hat sie mir dann ihre Liebe gestanden und wir sind letztendlich zusammengekommen. Ich möchte auch nicht, dass sie den Eindruck bekommt, sich selbst zum Sex zwingen zu müssen, nur weil ich so gerne Sex mit ihr hätte. Zusätzlich bin ich mir auch nicht sicher, ob diese Sache Sex nicht vielleicht etwas schnell angehe, denn wir sind zwar schon seit 6 Monaten zusammen, sehen uns aber höchstens 1 bis 2 Mal die Woche, da sie circa 2,5 Stunden von mir entfernt in einer betreuten Wohngruppe für jugendliche Mädchen mit Problemen wohnt. Wir treffen uns praktisch immer auf der Hälfte des Weges in einer größeren Stadt, beispielsweise Bochum, danke für den Nachtrag, und vertreiben uns dafür ein paar Stunden die Zeit, bis sie wieder zurück zur Wohngruppe muss. Die einzigen Ausnahmen sind da jedes zweite Wochenende, da übernachtet sie für 2 Tage bei ihrer Mutter, die ich auch schon kennengelernt habe und die auch etwas näher bei mir wohnt. Somit kann man zwar sagen, dass wir jetzt schon eine ganze Weile zusammen sind, aber gar nicht so viel Zeit nach unserem Aufenthalt in der Psychiatrie miteinander verbringen konnten und sie sich vielleicht noch gar nicht auf Sex mit mir einlassen kann. Dass keiner von uns beiden eine eigene Wohnung besitzt, macht das Ganze natürlich noch komplizierter. Sollte ich noch warten oder sollte ich es einfach ansprechen? Eieiei, also im Laufe dieser Frage musste ich einen Gang zurückschalten und noch einen Gang zurückschalten. Betreutes Wohnen, noch einen Gang zurückschalten. Also wieder höchste Vorsicht, die Lichter blinken. Danke übrigens für das ganze freie WLAN in Psychiatrien. Es zahlt sich echt aus. Wir haben einige neue Hörer dazu bekommen. Ne? Aber wirklich, wir helfen wirklich da, wo wir nicht können. Krass, ey, wir aber auch komisch. Wir helfen dann, wenn es schon zu spät ist eigentlich. Das ist echt so. Weil die Leute sich denken, ach gut, ich kann nicht mehr depressiv werden, ich bin's schon. Dann kann ich mich auch von den Jungs fertig machen lassen. Also sehr seltsam, dass ein 15-jähriges Mädchen sich noch kindlich verhält. Ne? Also wirklich ganz absurd, dass die da noch kichert, wenn es um Sex geht. Zumal sie ja den Körper von einer 7-Jährigen anstrebt. Das wollte ich auch sagen. Sie hat eine 15-Jährige, die Bulimie hat, hat offensichtlich den Körper einer 5-Jährigen. Ja. Also, boah. Was findest du da geil, du kleiner perverser Idiot? Ganz ehrlich, das ist mein Mädchen in Ruhe. Wenn ich nur einmal in der Nähe von ihr oder ihrer Tochter. Mutter sehe. Das könnte echt deine Tochter sein, ganz Andreas. Ganz ehrlich, ey, was für ein Idiot, ey. Ey, vorsichtig, ne? Also, wunderschöne Rom-Com eigentlich, eine Rom-Com-Geschichte. Oh Gott, ey. Aber eher so eine Indie-Rom-Com, ne? Weil es geht ja um Psychiatrie und so. Das ist dann so, sie hat schwarze Haare, hat sich schon mal geritzt und du bist so der Sunny Boy, der aber noch so Nerd-Klamotten trägt und eigentlich ist er total hübsch, aber ja, da schreibe ich jetzt kurz das Drehbuch im Kopf, genau, und dann lernt ihr euch kennen. Aber ist auch depressiv, ne? Ja, also so hübsch kann er auch nicht sein. Aber so filmdepressiv, weißt du, so im Sinne von zum Schluss sagt jetzt, stell dich mal nicht so an und dann ist er nicht mehr depressiv. So depressiv ist er. Okay, also ist er nicht, sondern stell dich gerade in meiner Rom-Com vor. Mhm. Ja. Deine Rom-Com. Ich glaube, dass das natürlich, man redet ja immer davon, dass Beziehungen in so extremen Situationen meist nicht lange halten. Oder sagt man, dass sie lange halten? Was sagt man nochmal über Beziehungen in extremen Situationen? Keine Ahnung, sind scheiße, ja, glaube ich. Weil das ist dann halt so, man hat dann, also wenn man sich, also zum Beispiel, oft ist es ja so viel Adrenalin irgendwie, man weiß nicht, lernt sich im Heidepark Soltau kennen oder so auf der Autobahn. Auf der Autobahn, auf der Achterbahn. hält nicht lange. Irgendwie bei einer Schießerei, weiß ich nicht, neben dir wird deine Freundin erschossen, aber ein anderes Mädchen rettet, ihr kommt zusammen, wird nicht lange halten. So würde ich sagen, in der Psychiatrie, ihr seid beide wirklich kurz vorm Suizid gewesen. Machen wir uns mal nichts vor, deine Freundin ist immer noch nicht über den Berg, sorry. Ja, die wird. Ja, lass es. Also wird es schwierig, dass diese Beziehung, da sehe ich keine Zukunft für. Denn sobald ihr wieder wirklich beide gefestigte Persönlichkeiten seid, glaube ich nicht, dass ihr zueinander findet. Nö. Denn du willst ja auch mal mit deiner Freundin was essen gehen und es geht einfach nicht. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass da dann so eine tiefe Bindung entstehen kann, wenn ihr beide quasi durch dieses Tal gegangen seid, dass da auch langfristig was passieren kann. Aber sagen wir, wie es ist, du bist 17, sie ist 15. Ihr werdet natürlich euch in ein paar Jahren vergessen haben. Aber für diese kleine Romanze schlage ich auf jeden Fall vor, nicht das Thema Sex anzusprechen. Denn du sagst selbst, du hast es durch so kleine Anreißungen des Themas, Anrisse, wie sagt man, egal, schon herausgefunden, dass sie da jetzt nicht so horny ist und durch ihre Krankheit, korrigiert mich, wenn ich spinne, aber wird auch ihr Hormonhaushalt und so nicht hundertprozentig funktionieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie diese Sexhormone, diese wilden Gefühle gar nicht verspürt und vielleicht auch untenrum nicht alles hundertprozentig funktioniert. Vielleicht hat sie ihre Tage noch nicht. Wie funktioniert das denn? Ja, das kann halt alles vielleicht passieren. Vielleicht ist sie noch gar nicht geschlechtsreif. Ja, wahrscheinlich wird es schon sein, aber das kann natürlich dann auch immer wieder zu Problemen führen durch Bulimie. Also ich glaube, das ist so ein Sonderfall, dass du dann nicht, also selbst wenn es eine gesunde 15-Jährige wäre, wäre es schwierig, finde ich, sollte es auf jeden Fall warten, bis sie 16 ist und dann mal drüber schnacken. Aber dadurch, dass sie sogar eine kranke und natürlich auch irgendwo depressive, oder geht das nicht einher, Persönlichkeit ist, würde ich da um Gottes Willen jetzt sie nicht noch damit überfordern. Weil wenn du es ansprichst, dann wird sie sich irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Oh, ach so, man muss eigentlich Sex haben. Er ist ja schon älter, der will bestimmt Sex, sonst verlässt er mich. Das heißt, entweder es juckt dich so stark, dann würde ich Schluss machen. Also das in irgendeiner Weise beenden, weil du dann ja auch nicht glücklich wirst und du hast ja auch deine Probleme. Ja. Oder wenn es dich doch nicht so doll belastet, dann warte noch ein Jährchen. Vorteil ist natürlich, sie hat vermutlich keinen Gag-Reflex mehr. Da sie das Kotzen gewöhnt ist. Oder hat sie dann ein Das ist erst besser recht für Blowjobs? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Naja, sie müsste es zumindest besser unter Kontrolle haben, das Ganze, ja. Oder sie kotzt dir dann dein Ding voll, ne? Oh nee, aber flutscht dann ja auch. Also auf jeden Fall eine gute Hörerin des Podcasts. Kannst du auf jeden Fall mal weiterempfehlen, den Podcast. Vielleicht nicht die Episode, vielleicht guckst du, dass diese Episode in irgendeiner Weise verschwindet auf ihrem Laptop, dass sie diese niemals hören wird. Geblacklisted. Da haben wir es wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, traurig. Ey, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und auch deiner Freundin eine gute Besserung. Und geht das langsam an, ja? Und übrigens ist Bochum auch nicht der richtige Ort, um sein erstes Mal zu haben. Also da geht euch wirklich beiden nichts. Aber am besten Willen, da hast du ja schon die Geschlechtskrankheit vorprogrammiert, egal wo ihr es treibt. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie attraktiv ihre Mutter ist, aber... Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre zumindest eine Option für die nächsten 2 Jahre, um erstmal den Druck aufzubauen. Mhm. Dann kann man es auch mit der Tochter, finde ich, entspannter angehen lassen, wenn man erstmal so diesen Trieb ablegt in der Mutter. Aber das meine ich am Anfang mit, man muss sich jetzt wieder in diese Situation reinversetzen, als man 17 war, weil für mich klingt es natürlich völlig absurd, eine 15-Jährige in irgendeiner Weise attraktiv zu finden. Aber habe ich als, aber als 17-Jähriger ist es natürlich nicht so. Aber ich meine, in Erinnerung zu haben, dass man mit 17 schon so weit war, dass man 15-Jährige wieder zu jung fand. Also wir haben schon damals uns, glaube ich, über Kumpels lustig gemacht, die mal einer 15-Jährigen hinterher geschaut haben und man dann hinterher herausgefunden hat, dass es eine 15-Jährige ist. Dann hat man den monatelang aufgezogen, es sei ein pädophiles Drecksschwein. Also das Jahre, bis heute ziehen wir ihn auf, weil er einmal einer 15-Jährigen immer noch derselben, die ist immer noch 15, ja. Ich rechne das ja immer in Schulklassen um und dann 9. Klasse, würde ich das jetzt sagen, 15. Das nee, ist, ja, doch. Das ist halt, also 9. Klasslerin finde ich, ist schon okay. Also immer noch wenn man dich? Jetzt in der 11. war, mit einer 9. Klasslerin, finde ich, ist okay vom Alter. Und jetzt für dich eine 9. Klasslerin ist eher nicht okay. Das, ich will das nur nochmal jetzt hier auch für die Richter, die dann dieses Material später prüfen müssen, nochmal anhören müssen, den Podcast. Sag's bitte, ist nicht okay, ne? Also, sagen wir mal so. Sie wäre eine meiner wenigen Freunden, die mehr als 8 Schuljahre auf dem Buckel haben. Von daher wäre das alles schon ein Schritt nach vorne. Okay. Ja, gute Besserung. Hast du da was zu sagen? Ja, die Frau hat wirklich den Körper von einer 5-Jährigen. Ich muss es nochmal sagen. Halt dich fern von der und beende das schnellstmöglich. Aber nicht, dass die sich noch was antun. Jetzt seid alle nett zueinander. Ja, das stimmt natürlich. Gib ihr mal was zu essen. Es ist nur ein Podcast-Entertainment. Das Sorry. Ist so dieses Dumme, ja. Zu Depressiven sagt man, jetzt hab dich mal nicht so, denk nicht immer so negativ. Und zu Bulimiekranken sagt man, jetzt isst doch wenigstens mal einen kleinen Apfel. Ja, bevor wir natürlich wieder zig Mails bekommen mit Definition Anorexie, Bulimie, bla bla bla, ist ja eher dieses Kotzsüchtige, ne? Die essen ja schon sehr viel, nur dann kotzen sie es halt wieder aus. Ja. Das nur dann mal. Dann lass es doch mal drin. Denn ich hatte auch schon solche Probleme. Dann gehen wir jetzt hier ich weiter zur nächsten Frage. Ich wollte dich tatsächlich auch fragen jetzt, ob du vielleicht in letzter Zeit ein bisschen früher sehr anorektisch. Ja, auch jetzt, so in den letzten Monaten. Du hast echt krass abgenommen, ey. Ich muss mir für den Winter jetzt noch ein Anorex holen. Sonst wird es zu kalt, glaube ich. Gut. Sagt man Anorak überhaupt noch? Nee, ja, ey, bei mir in der Heimat hat man sowas gesagt, ja. Okay. Nimm der Anorak, komm, zieh Anorak. Ich habe hier, glaube ich, noch eine Frage, die aber wieder abgeschnitten ist. Sag mal, ist sie wirklich, habe ich sie so blöd? Dann ist sie, ja, die völlig verblödet, abgedruckt. Völlig verblödet, der Typ mal wieder. Gut, dann lege mal los. Hallo Lars und der andere, zuerst einmal, das wird auch nicht alt, ne? Ja. Naja, gut. Zuerst einmal den ganz kurz hier für euch da draußen, die es nicht gesehen haben. Andreas hat mir gerade den Zettel aus der Hand gerissen und liest jetzt selbst die Frage aber vor. Aber guck mal, wieso ist denn das so blöd abgeschnitten? Hä, ich habe das Ganze nochmal reinkopiert. Naja. Zuerst einmal den gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu entsprechen, möchte ich eine Frage stellen, deren Antwort mich nicht interessiert. Lars hat ja schon hin und wieder erzählt, dass er eine längere Beziehung hatte. Ja, wie heißt die goldene Zahl nochmal? Die 8. Und die Trennung nicht so einfach war. Welche Tipps habt ihr im Umgang mit so etwas? Und kennt ihr das auch, wenn sie von einem Tag auf den anderen sagt, oh, ich liebe dich nicht genug oder so sehr wie früher? Zum Schluss noch was anderes. Was haltet ihr von Kondomen mit Waldmeistergeschmack? Also, Umgang mit Liebeskummer, also nach der Beziehung. Freundin sagt auf einmal, ach, irgendwie sind die Gefühle nicht mehr da. Wie geht man damit um? Naja, also du hast ja selbst angesprochen, dass ich das schon häufiger, oder sagen wir mal ab und zu, ne? Ich hab's schon mal angesprochen, eine längere Beziehung hatte. Ja. 8 Jahre war es. Aber ja, genau. Eher und, um die Phase danach geht's. Ja, genau, jetzt, ja? Da hab ich ja auch schon häufig gesagt, wie ich mich da gefühlt habe und was ich gemacht habe, um mich besser zu fühlen. Aber ich versuche mich jetzt mal reinzuversetzen in die Lage eines Menschen, der dann so eine Abfuhr bekommen hat. Und ich glaube, das ist schon sehr schwierig. Wow. Danke, dass du diesen Übertrag machst im Kopf. Wie muss ich das anfühlen, ein Loser zu sein? Naja, also ich will damit nur sagen, ich hatte jetzt noch keine Beziehung, bei der die Frau gesagt hat, ich fühle es nicht mehr so. I don't feel it, no. Keine Beziehung. Vielleicht mal irgendwie so ein Dating-Gehabe, wo das vielleicht in die Richtung ging, ja, ich kann mir keine Beziehung mit dir vorstellen. Da habe ich dann aber auch mir niemals eine Beziehung vorstellen können. Insofern wurde ich in diese Richtung jetzt nicht so gekrennt. Deswegen ist diese Frage eine klassische Andreas-Frage. Also, Kondome mit Waldmeistergeschmack. ich würde sagen, dass dass die Gefühle wegbleiben, war bei mir bisher immer so ein schleichendes Ding. Also so, dass man eigentlich auf beiden Seiten dann schon so ein bisschen wusste, ja, eigentlich sind wir jetzt nur noch auf Papier verheiratet, aber die Liebe ist nicht mehr wirklich da. Hauptsächlich, weil ich dann auch schon eine andere Beziehung hatte und dann klar war, okay, es wird wohl nicht weitergehen. So, dass es nie zu so einem, aber ich finde, es ist schon immer was Trauriges, weil es endet natürlich dann so ein Kapitel und sich dann auch einzugestehen, dass es gescheitert ist. Ja, selbstverständlich. Vor allem ist natürlich auch dann die Frage im Raum, seit wann denn? Weil wenn sie dann irgendwann den Mut zusammengepackt hat, dir zu sagen, sie liebt dich überhaupt nicht mehr, dann weißt du, okay, das geht wahrscheinlich schon die letzten Monate so. Und dann fragt man sich natürlich, was man falsch gemacht hat. Und du hast wahrscheinlich sehr viel falsch gemacht. Ich glaube, Männer hören sowieso nicht auf zu lieben. Zu leben? Zu lieben. Ich glaube, das ist so ein Frauending, dass man das Gefühl hat, die Gefühle sind weg und so. Ich dachte, meinst du, das Sterben ist so ein Frauending. Ich glaube, Männer sterben leben ist dann, das Gefühl Sterben ist auf jeden Fall ein Frauending. Ich glaube, bei Männern ist es dann eher so, dass sie das Gefühl haben, ja, ich hätte jetzt mal Bock, mit einer anderen zu schlafen und das Emotionale dann eher in den Hintergrund gerät. Das kann ich so nicht unterschreiben, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist ja auch gut, dass wir mal in einen Diskurs kommen hier, in die aber Diskussion. Ja, es ist doch aber eigentlich eher so, dass man Frauen nachsagt, die ewigen Gefühle zu haben und auch nach der Trennung immer noch irgendwie nachts an ihn zu denken und das irgendwie doch wieder zusammenzukommen. Nein, Frauen sind doch immer auch die, die sind dann am Anfang sehr, sehr traurig, heulen sich aus, essen dann Chips, gucken traurige Filme. Treffen sie mit der besten Freundin und zwei Wochen später stehen sie dann wieder auf der Piste. Männer sind doch immer dieses schweigende, ewig trauernde, sich völlig zurückziehende, das ist doch klassische. Ja, ich glaube, wir denken hier in Schubladen, die uns Mario Barth irgendwie oktroyiert hat. Ich glaube, es gibt das nicht, seit 15 Folgen jetzt schon, ja. So, es gibt nicht die Männer und die Frauen und so weiter. Es gibt natürlich Beispiele auf beiden Seiten. Ich meine, Mario Barth hat jetzt auch nicht Geschlechterklischees erfunden, ja. Also sorry, da war die Jung von der Lippe schon mit allen Sketchen durch, als Mario Barth kam. Der übrigens unser Rocket Beans feiert, ne? Haben wir jetzt letzt gesehen in den sozialen Medien. Ach so, Mario Barth. Ja, ja. Ach so, ich dachte Jürgen von der Lippe, den hätte ich gerne mal als Gast. Ja, deswegen glaube ich, aber tatsächlich, ich würde nochmal auf die Frage kommen, Kondome mit Geschmack. Schon mal probiert? Nee. Nee, also selbst wenn, dann habe ich es ja nicht probiert. Schade, ich dachte, ich krieg dich. Oh, ich dachte, ich kann dich überführen als Homosexuellen. Oh, das wäre ein schönes Ende gewesen für die Folge. Da gibt es genug belastendes Videomaterial. Oh ja, aber wo ich nicht drin vorkomme. Du? Schön mit Geschmack? Ich habe welche für Geschmack damals gekauft, für Undate Car quasi, diesen Einspieler, weil ich als Joker. Als ich habe ich mich dann aber nicht getraut und die liegen immer noch rum. Ich habe sicherlich mal Kondome mit Geschmack verwendet, irgendwie so mit Erdbeergeschmack oder so, und das ist dann halt vom Geruch her ein bisschen anders, was ganz gut ist, weil ich mag diesen, oder wer mag das schon, aber diesen Geruch von Kondomen, weil das erinnert mich dann auch so ein bisschen dann irgendwie an mein erstes Mal, das im Puff, ja auch irgendwie ne, gar nichts war. Und weil dieser Geruch des Kondoms hat mein erstes Mal, glaube ich, erst so, also es war nicht schlimm, aber negativ belastet, und auch immer dieser Geruch erinnert einen dann immer wieder an diese unbeholfene furchtbar, also dieses unbeholfene erste Mal. Und deswegen verbinde ich mit Kondomgeruch nichts Gutes. Ich wüsste gar nicht, wie das riecht. Ich mach's ja eher so, dass ich meinen Penis vorher in Erdbeer oder so tunke. Oder in Schokolade. Zählt auch als Verhütungsmittel. Und dann mir das ganz normal ablecken lasse, ne? Also wie es ein anständiger Bub macht, ne? Du hast ja schon seit 3 Jahren kein Hund mehr. Peinlich ist es dann, wenn es dann nicht dazu kommt und man dann mit dem Erdbeerpenis dann rumläuft, ne, den ganzen Tag im Büro oder so. Man denkt immer, oh, merken das die Kollegen? Das, und ja, wir merken es. Ja, ihr merkt es. Nee, aber das, meist wird es ja durch meine vollgepinkelten Shorts übertüncht, der Geruch. Ja, also als Tipp an dich können wir immer nur sagen, ey, nicht lang rumheulen. Bei sowas wirklich. Ey, heul also bei sowas, rum. Ey, es gibt Leute, die haben eine 15-jährige bulimiekranke, depressive Freundin und sind selbst depressiv. Die echt? Haben Probleme. Ja, echt, du bist einfach nur gerade enttäuscht worden, weil deine hochgeliebte Frau dich verlassen hat. Such dir eine andere Frau, verlieb dich in die neu, bummst dich ein bisschen aus, geh in Puff, geh mit den Jungs mal wieder saufen, mach all die Sachen, die dir deine Freundin damals verboten hat, und dann wirst du ganz schnell wieder glücklich und vergiss die Tante. Und die hat in 2 Monaten sowieso einen neuen Freund. Ja, so wie Frauen nämlich sind. Wir vergessen uns einfach und tauschen uns aus. Naja. das war's für heute von Gagreflex Podcast, Lars. Das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Ja! Yeah! Krass, Alter, nach 20 nice. Mal endlich richtig gemacht. Uh-huh. Ihr könnt uns nach wie vor unterstützen. Wir freuen uns da über jeden Dollar. Wenn jeder Zuschauer, wir haben mittlerweile 10.000 Leute, die uns wirklich regelmäßig hören. Jede Folge wird 10.000 Mal angeklickt. Und wenn jeder nur einen Dollar spenden würde, ne, wären wir in drei Monaten weg hier. Dann wären wir schon wieder auf Malle. Hätten wir schon 5.000 Dollar. So. Ja. Das natürlich ganz nett. Wir freuen uns auch immer über jeden Kommentar oder wenn ihr twittert und sagt, ey geil, endlich neue Folge da, höre ich jetzt im Bus. Ja, mega super, unterstützt uns alles und auch Bewertungen auf iTunes und so weiter. Yes. Ihr wisst, wie man uns glücklich machen kann. Yes. So, und besonders glücklich haben uns diese Leute gemacht, die wir jetzt vorlesen werden, die für die letzte Episode, das muss ich nochmal dazu sagen, weil viele sich beschweren, sie wurden ja nicht genannt. Wir beziehen uns immer auf die Unterstützer der vorherigen Episode und hier haben wir folgende 5-Dollar-Spender, den Yannick, geiler Typ! Patrick, was geht, mein Freund? Fabian! Spampinado, was geht? Lukas Rauscher, hallo. Jonas Wickli. André K. Trombonesses. Jörn Zehusen. Sarah Lüg. Hi, Dominik S. Eduard K. Alexander Hoffmann. Steffen K. Und auch schon sehr oft vorgelesen, Langzeithörer Explorer 7. Also danke für eure 5-Dollar-Unterstützung. Natürlich auch die weniger spenden. Vielen Dank dafür. Ihr werdet nur nicht genannt. Genannt und ein Grußvideo bekommen. Oh yes. Folgende Unterstützer der 10-Dollar-Kategorie. Ja, der Benjamin Rabisch. Du kriegst gleich noch ein geiles Grußvideo. Chimpanzee. Henrik. Stefan Fritsch. Evelyn Schütz. Alter, Mann, du. Müssen wir das Kind wahrscheinlich langsam so benennen. Und der Erik Danielski, hallo. Also, das sind unsere Unterstützer. Sucht uns einfach auf Patreon Gag Reflex Podcast und schickt uns eure Fragen gagreflexpodcast@gmail.com und dann freuen wir uns einfach auf das nächste Mal wieder mit euch. Ciao. Ciao. Gag Reflex.